eng und verdreckt war der Schankraum im Haus, und dort im Eck saß ein bärtiger Kauz in einem abgetragenen, quergestreiften Hemd. Er sagte jung und zog mich zu sich heran: Mensch, sei nicht dumm und hör mein Schicksal dir an. Nimm dich in Acht vor ihr, auch wenn dein Herz dir brennt. Ich ging zum Tickmädchen, ignorierte seinen Rat. Das wollen wir doch mal sehen, ich bin Pirat. Du bist das Luder von Bermuda. Alle Matrosen wollen dir gehören. Von Tortuga bis nach Kuba kann man ihre Herzen brechen, hör. Ich war wohl nicht mit der Idee ganz allein und musste mich bei den Bewerbern einreihen, die wollten alle dieser Frau ein Loblied singen. So schön und schlau, mit dunklem, lockigen Haar und dort im Stau, auf dem Parkett vor der Bar, da lag so mancher fein gelassene Ehering. Und als sie mir dann tief und innig in die Augen schaut, dann drehe ich mich um und gebe auf. Du bist das Luder von Bermuda.